Sanders? Hallo Sanders, hier ist Katrin Beermann. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Die Fachtagung in der Eifel. Prävention. Wie spät ist es? Es ist nicht spät, eher früh. Ich hätte dich nicht angerufen, wenn es nicht wirklich dringend wäre. Wir haben einen Tipp gekriegt. Wer ist nochmal wir? BKA. Ach, ja. Jetzt habe ich dich eingeordnet. Katrin, und worum geht's? Diamanten im Wert von ein paar hunderttausend Euro. Und? Was hält dich auf? Ich krieg auf die Stelle nicht genug Leute zu euch rüber. Das ist alles mit ganz heißer Nadel gestrickt. Du musst mir helfen. Ambassador. Hörspiel von Dirk Schmidt. Regie Jörg Schlüter. Ein Überfall ist ein Überfall, ein toter Mann ist ein toter Mann und ein Tipp ist ein Tipp. Der Punkt ist, dass die Juden, also ich meine jetzt nicht die Juden insgesamt, nicht die Juden als Volk, sondern darf man eigentlich Juden sagen? Wieso nicht? Keine Ahnung. Das ist ein ganz sensibles Feld. Vielleicht ist das ja nicht korrekt. Also, die Mitbürger jüdischer Herkunft... Die Juden darf man nicht sagen. Und der Jude. Darf man nicht? Ich glaube nicht. Erzähl weiter. Wo war ich? Du warst bei dem Überfall, dem toten Mann, dem Tipp und den... Du weißt schon. Genau. Also, diese Juden. Exakt diese Juden aus Antwerpen. Diese Belgier hebräischen Glaubens, die handeln ihre Diamanten immer noch wie vor 200 Jahren. Treffen sich in einer kleinen Straße, schwatzen übers Wetter, bestellen, liefern, zeigen, schätzen, schauen, feilschen. Vom Viertelkaräter bis zum Koh-i-Noor. Und die verstehen überhaupt keinen Spaß, wenn man ihnen ihre Diamanten klaut. Der Humorfaktor der Angelegenheit sinkt weiter, angesichts der Tatsache, dass es einen Toten gab und erreicht seinen vorläufigen Tiefpunkt mit dem Umstand, dass hinter der Sache ein paar Deutsche stecken. Du hast doch gesagt, die Täter waren Franzosen. Die Täter schon, aber so eine Menge Diamanten klaut man nicht einfach so, die klaut man im Auftrag. Und der Auftrag, dem Juden, entschuldige, diesem Juden seine Steine zu klauen... Kam aus Deutschland. Nächste Frage, der Tipp? Kam von einer Detektei mit Sitz in Paris. Beauftragt? Aus Antwerpen. Das war laut Auskunft der Pariser der dritte Überfall in kurzer Zeit. Ein Mann, allein, sehr schlank, schwarze Haare, dunkler Kamelhaarmantel, mit dem Nachtzug aus Paris. Der erste Teil der Beschreibung passt übrigens auch auf den, der den Mann vom Sicherheitsdienst erschossen hat. Ich verstehe, der hat nicht nur wertvolle Diamanten dabei, der ballert auch noch gern. Und was macht der Belgier? Tut, was er kann. Ich habe zwei Mann oben auf der Galerie, sechs auf dem Bahnsteig und jeweils zwei auf den Bahnsteigen nebenan, falls er über die Gleise abhaut. Aber keine Leute? Nein, keine Uniformierten. Die Bahnpolizei und der Bundesgrenzschutz wissen Bescheid. Die haben uns noch ein paar Beamte für die Ausgänge zugeteilt, falls hier alles den Bach runtergeht. Gute Arbeit. Siehst du den Dicken da in der blau-grünen Jacke? Das ist mein Assistent Konevke. Der die Bratwurst frisst? Genau der. Guter Mann. Der hat sich Senf aufs Hemd gekleckert. Der ist noch müde. Oh, jetzt ist er mit dem Ärmel durch den Senf. Wenn der erst mal wach ist, ist er eine echte Verstärkung. Morgen, Chef. Morgen, Konevke. Das ist Kollegin Beermann vom BKA. Morgen. Sie haben Senf an der Jacke. Was, echt? Mensch, ob das wieder rausgeht? Wo wir gerade übers Gehen reden, worum geht's überhaupt? Wir observieren einen Franzosen, der aus Paris eintrifft. Ich würde dir gern alles erklären, aber wir haben wenig Zeit. Der Zug kommt in 2 Minuten. Ja, mach dir keine Sorgen, der Zug hat Verspätung. Ich habe ihn ein bisschen verlangsamt. Sie haben was? Ja, ich habe bei der Bahn Druck gemacht. Das ist jetzt ein Bummelzug. Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Was ist, wenn unser Mann Verdacht schöpft? In dem Zug sind 200 Leute. Wie sollen der ahnen, dass wir ihn meinen, wenn das Ding ein bisschen langsamer fährt? Weil das ein hochkarätiger Profi ist. Solche Leute haben einen Sinn für solche Zufälle. Oh, da bin ich ja voll und ganz beruhigt. Ich dachte schon, es geht um den Arbeitslosen, der letzte Woche den Supermarkt überfallen hat. Warum gehen Sie nicht einfach wieder und bestellen sich noch eine Wurst? Sanders, kannst du mir mal sagen, wo du diese Tusse her hast? Ich werde dir gleich... Ruhe jetzt, das reicht. Ich will nichts mehr hören. Konevke, das mit dem Zug war eine gute Idee, aber eigenmächtig. Das nächste Mal sagst du vorher Bescheid. Wann kommt der Zug? In 6 Minuten. Gut. Und jetzt zu dir, Frau Beermann. Wenn dir hier irgendwas nicht passt, wenn dir unsere Nasen nicht gefallen, dann hast du noch 6 Minuten, dir eine neue Truppe zu suchen. So war das nicht. Ab jetzt. Okay, du bist der Boss, Anders. Sehr gut. Das hört man doch gern. Und jetzt geht euch die Hand. Was? Wir sind hier doch nicht im Kindergarten. Das dachte ich auch, bevor ihr beide angefangen habt. Los, gebt euch die Hand. Achtung, auf Gleis 3 fährt jetzt ein der Nachtexpress aus Paris über Lille, Namur, Brüssel und Antwerpen. Bitte nicht einsteigen, der Zug endet hier. Hallo? Hörst du mich, Beermann? Diese scheiß Durchsage stört unheimlich. Ich kann dich ganz schlecht empfangen. Du weißt, du musst in Abschnitt C. Bitte folgen bei der Einfahrt. Neueste BKA-Technik. Der Zug kommt. Ich gehe jetzt nach hinten. Hörst du mich? Einwandfrei. Ich bin auf Position. Hast du ihn? Nee. Was ist bei dir? Warte mal. Ich glaube, das ist er. Super. Geht doch. Was war das nochmal für ein Mantel? Brauner Kamelhaarmantel. Wie braun? Das weiß ich doch nicht. Scheiße, ich bin mir nicht sicher. Soll ich rüberkommen? Nein, bleib, wo du bist. Braunes Kamelhaar. Das ist ein ganz feiner Stoff. Ja. Oh Gott. Was ist? Ich habe ihn. Sicher? Ganz sicher. Scheiße. Was ist? Er weiß, dass ich ein Polizist bin. Was? Warum? Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit in dieses doofe Mikrofon spreche. Der ging plötzlich an mir vorbei. Ich habe ihn nicht kommen sehen. Was macht er? Er geht Richtung Bahnsteigende. Kann er von da aus weg? Nein, irgendwann ist der Bahnsteig zu Ende. Und wenn er über die Gleise läuft, dann läuft er dem Bundesgrenzschutz in die Arme. Was soll ich tun? Bleib ganz ruhig. Es gibt immer noch eine kleine Chance, dass du dich irrst. Kann sein. Jetzt ist er stehen geblieben. Und? Er schaut mich an. Und? Oh, er zeigt mir den Finger. So ein. Der rennt los. Schnapp ihn dir. Stehen bleiben. Polizei. Der ist schneller als ich. Stehen bleiben. Nein. Tu das nicht. Zugriff. Der hat was in der Hand. Der hat was in der Hand. Hände hoch oder ich schieße. Der hat was. Nein. Sanders. Alles in Ordnung. Alles okay. Wer hat geschossen? Ich. Er hat eine Waffe gezogen. Komm, ich helf dir hoch. Schau lieber nach, ob der noch lebt. Er lebt noch. Du hast ihn voll erwischt. Er blutet ziemlich stark. Oh Gott. Das ist keine Waffe. Das ist ein Handy. Ein schwarzes Handy. Das ist ein Handy. Ich hatte dich schon beim ersten Mal verstanden. Sei mal ruhig, ich glaube, er will was sagen. Du. Steh schon auf 100 Meter, du Machbulle. Pisser. Was ist los? Ja, das war ja wohl schlecht geplant, das Ganze. Ich sag ihm mal eines, egal wie das ausgeht, ob der lebt oder verreckt, die Verantwortung tragen Sie ganz allein, das ist klar. Halt's Maul, Konefke. Wieso? Stimmt doch. Die reitet uns hier völlig unvorbereitet in so eine Nacht- und Nebelaktion. Tun Sie, was Ihr Chef Ihnen sagt, bevor ich pampig werde. Du bist jetzt auch leise, Katrin. Wo bleibt denn bloß der Krankenwagen? Es ist für mich. Du hältst jetzt ebenfalls mal die Fresse. Hallo? Der Code. Das Codewort lautet Ambassador. Okay. Ambassador? Sag mal, Sanders, wie... Mach doch mal deine Augen auf, Konefke. Lies hier. Ambassador. Der Idiot hat sich das Codewort auf die Hand geschrieben. Der einzige Idiot hier bist du. Da hast jetzt du wieder recht. Beermann. Hallo. Sanders. Setzen Sie sich. Meine Dame, meine Herren, mein Name ist Bungert und mir ist der Fall heute Morgen vom zuständigen Staatssekretär übergeben worden. Darf ich Ihnen noch Minherr Jean-Rémy Verhulstonck vom belgischen Konsulat vorstellen? Guten Morgen. Verhulstonck, alter flämischer Name. Ich möchte zuerst auch im Namen meiner Regierung der Irritation darüber Ausdruck verleihen, dass im Vorfeld niemand vom Außenministerium der Bundesrepublik die Zeit gefunden hat, sich der Sache anzunehmen. Und jetzt, Jean-Rémy, lass uns die Nummer einsparen, ja? Bis jetzt haben wir die ganze Geschichte auf dem kleinen Dienstweg erledigt. Da würde ich Sie auch gerne lassen. Die Sache ist nicht ganz so einfach, Klaus. Ich kann keinerlei Komplikationen entdecken. Du hast uns einen Kunden aus Paris avisiert und den kannst du dir fertig wieder zusammengeflickt in ein paar Tagen abholen. Sogar die Diamanten kannst du dir gegen Quittung in der Asservatenkammer des Polizeipräsidiums aushändigen lassen. Wenn du die Sache nach Zahlen spielen willst, muss ich zuallererst mal die französische Botschaft anrufen. Was haben denn die Franzosen damit zu tun? Immerhin ist François Dardenne der Vieltelefonierer mit der Kugel in der Schulter französischer Staatsbürger. Außerdem haben wir, außerdem ganz großen Ehrenwort der belgischen Regierung, immer noch keinen Beweis, dass die Diamanten gestohlen sind. Vielleicht hat Monsieur Dardenne sie geerbt. Willst du mich verarschen, Klaus? Wie komme ich dazu? Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Entweder prüfen wir die ganze Sache, Innenministerium, BKA und Auswärtiges Amt. Und du hörst dann irgendwann von uns. Oder du gibst mir den internationalen Haftbefehl, den du in deinem Aktenkoffer hast, schnappst dir die Diamanten und kriegst den Franz Zacken frei Haus, sobald er wieder laufen kann. Und wenn ich mal wieder in Brüssel bin, lädst du mich ins Comme-César ein und wir lachen über die ganze Geschichte. Die Sache ist nicht ganz so einfach, Klaus. Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, na gut. Dann fang mal von vorne an. Antwerpen ist die europäische Diamantenhauptstadt. Für die Stadt, für die Provinz, für ganz Flandern ist das ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Aber dann gab es in den späten 80er und frühen 90er Jahren eine erkennbare Zunahme von Raubüberfällen auf Diamantenhändler. Und die Händler drohten, die Stadt zu verlassen. Wir haben dem fürs Erste Einhalt geboten. Sicherheitsschleusen, Wachleute, verstärkte Polizeikontrollen. Das kann man in jeder Zeitung lesen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, worauf Sie hinaus wollen. London hat den jüdischen Händlern ein Angebot gemacht. Sie wollen dort ein hochmodernes Diamantenschleif- und Handelszentrum bauen. Eine eigene Privatpolizei, helle Werkstätten, freundlich gestaltete Ladenlokale mit Preisbindung für die ersten 20 Jahre. Wissen Sie, was diese Engländer denen gesagt haben? Gut, hier wird's in der ersten Zeit etwas nach Fisch riechen, aber immerhin nicht nach Pisse, wie in Antwerpen. Das klingt nicht gut. Normalerweise würden wir uns darüber keine Sorgen machen. Solche Angebote kommen und gehen. Auch Paris war schon mal ziemlich hart am Ball. Aber diesmal ist es offensichtlich ernst. 2 große Überfälle in 3 Monaten. Und jetzt sogar mit einem Toten. Unersetzliche Diamanten einfach weg. Und? Als die Spur plötzlich nach Deutschland führte, hatten wir allerdings die begründete Hoffnung auf etwas effektivere Amtshilfe. Leider ist das Gegenteil der Fall. Unser einziger Trumpf in diesem Spiel liegt im Krankenhaus. Ich weiß wirklich nicht, wie wir dir helfen können. Ich würde das auch im Namen meiner Regierung sehr bedauern. Also, denken Sie darüber nach und machen Sie mir ein Angebot. Und wie stehen Ihrer Ansicht nach die Chancen? Das kommt auf verschiedene Faktoren an, die ich im Moment nicht vollständig überreiße. Könnten Sie das bitte konkretisieren? Ich bin Diplomat, drumherum reden kann ich selber. Es spricht einiges dafür, dass sich dieser François und die Empfänger der Diamanten wirklich nicht kennen. Warum sollten sie sonst das Kennwort Ambassador vereinbaren? Außerdem hatte ich nicht den Eindruck, dass sie Verdacht schöpfen. Sie haben das Gespräch sehr kurz gehalten und nicht nachgefragt. Wie Leute, die mit dem zufrieden sind, was sie hören. Wann wollten Sie sich wieder melden? Irgendwann heute Mittag. Viel Zeit haben wir nicht. Stell dir das mal vor, wenn wir die Geschichte nochmal umdrehen. Stell dir das mal vor. Wir müssten nichts weiter tun, als uns mit den Typen zu treffen und dann zuschlagen. Du müsstest nichts weiter tun, als dich mit den Typen zu treffen und ich müsste dann zuschlagen. Sie klingen beide, als hätten Sie diese Möglichkeit schon mal in Betracht gezogen. Ich denke seit Stunden an nichts anderes. Ich ebenfalls. Tja, was soll ich sagen? Das scheint ja der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zu werden. Na dann, viel Glück. Was haben Sie vor? Ich gehe, solange ich noch jegliche Beteiligung abstreiten kann. Wenn das BKA sich auf einen solchen Drahtseilakt einlassen will, bitte. Die Bundesregierung ist und war zu keinem Zeitpunkt involviert. Außer die Sache wird ein Erfolg. Vielleicht war es dann sogar meine Idee, aber keine Sorge. Auch für Sie beide wird ewiger Ruhm abfallen, falls es das ist, was Sie wollen. Ach, übrigens, ich an Ihrer Stelle würde dem belgischen Kollegen hier nicht weiter trauen. Wir waren gerade zusammen auf der Toilette und da fiel der Name Daniel. Georges Daniel. Geschäftsmann aus Paris mit glänzenden Kontakten in alle Welt, macht offiziell in Antiquitäten und Immobilien, inoffiziell kommt noch alles hinzu, für das ein Wohlstandsrusse bereit ist, Geld auszugeben. Habe ich mich klar ausgedrückt? Hoffentlich nicht. Kleiner Diplomatenscherz. Schönen Tag noch. Und dann sagt der Bauch, ich kann verstehen, dass die Meldmaschine verschwunden ist. Ich kann verstehen, dass meine Tochterin die Baum setzt. Aber was ich nicht verstehe, ist, wieso hat die Kuh eine Schlüpfer an? Was ist denn hier los, Konefke? Ich glaube, ich mache mich nass. Der Typ ist echt der Hammer. Der haut die Dinger raus, als wenn es keinen Morgen gäbe. Wo ist der Mann, der auf dem Flur sein sollte? Der holt gerade Kaffee. Willst du auch einen? Ihr lernt es auch nicht mehr. Und wer passt auf? Ich, siehst du doch. Ja, sehe ich. Jetzt lass mich mit ihm allein. Was? Warum? Ich kann doch genauso gut... Geh raus, geh Kaffee holen, geh lachen, aber geh mir aus den Augen. Scheiße. Jetzt zu dir, du Humorbombe. Ich rede nicht mit Arschlöchern. Na, dann werde ich wohl reden müssen. Wir haben in deinem Aktenkoffer Diamanten gefunden. Ziemlich genau der Charge und Menge entsprechend, die vor kurzem bei einem Überfall in Antwerpen erbeutet wurde. Ich bin in meinem Leben noch nicht in Antwerpen gewesen. Na, glaube ich dir. Glaube ich dir blind. Und? Lass mich den Gedanken zu Ende führen. Ihr könnt eine solche Menge Steine auf dem Binnenmarkt kaum loswerden. Deshalb geht die ganze Sore auf Tournee. Ich tippe mal Dubai. Ist aber egal. Vielleicht kam auch der Auftrag daher. Ist aber auch egal. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Lass mich den Gedanken zu Ende führen. Laut unseren Informationen kommen mehrere Leute für einen Deal dieser Größenordnung in Frage. Aber das ist im Moment ebenfalls egal. Du kannst dich später, wenn du dich mit deinem Anwalt beraten hast, dazu äußern. Und wenn ich mich weigere, auszusagen? Total egal. Von mir aus kannst du als der Schweiger von Paris in die deutsche Kriminalgeschichte eingehen. Aber halten wir mal eines fest. Du bist nur der Bote. Der Ambassador. Da haben sie dir aber einen tollen Titel gegeben. Klingt richtig wichtig. Richtig wichtig. Richtig wichtig. Mon Dieu, was für eine Scheißsprache. Die Frage, die wir uns alle stellen, wie kommt eine so kleine Nummer wie du an einen so wichtigen Job? Das ganze Spiel ist ein bisschen zu groß für dich. Ich begreife nicht, wie Daniel so einem Penner vertrauen kann. Vielleicht weiß er, was... Tja, das war jetzt wieder nicht besonders clever, oder? Wenn ich Daniel sage, musst du sagen, Dani, was? Oder wer ist das? Oder ich habe den Namen noch nie gehört. So geht das Spiel, wenn man weiß, wie es gespielt wird. Du, hör mir zu. Ich sag das jetzt nur einmal. Ich werde deinen Job zu Ende machen. Ich werde die Diamanten übergeben und dann zuschlagen. Dazu brauche ich deine Hilfe. Ich... Sag noch nichts. Lass mich ausreden. Erstens, es tut mir wirklich leid, dass ich dich erwischt habe. Die Sache wäre viel weniger kompliziert, wenn wir dich einfach beschattet hätten und gut. Verstehst du die Tragweite der Angelegenheit? Offensichtlich bist du den Hintermännern nicht bekannt. Offensichtlich wussten sie nicht, wann du anreist. Offensichtlich glauben sie, dass alles glatt geht. Offensichtlich ist mir nur leider nicht genug. Du hast Angst. Das ist immer schlecht. Nimm mir meine Angst. Was hab ich davon? Wenn mir etwas passiert, weil du gelogen hast, dann ist das Mord. Dann siehst du für die nächsten 20 Jahre keine Sonne mehr. Wenn alles glatt geht, sorge ich dafür, dass du bald wieder in Paris den Mädels nachpfeifen kannst. Das ist nicht leicht. Ich stell dir ein paar ganz einfache Fragen. Das Dossier über Daniel ist da von der Sûreté. Mhm. Sieht ziemlich dünn aus. Sie wissen, dass der ein krummer Vogel ist, aber das ist in Frankreich ja noch kein Kündigungsgrund. Der Typ hat eine legale Fassade. Ein Juwelengeschäft auf dem Boulevard Auriol. Einer auf der Sistière. Und dann noch... Antiquitäten irgendwo im Marais. Er hat glänzende Kontakte nach ganz oben. Er kennt viele Leute und wenn er Geschäfte macht mit dieser ganzen Bourgeois, dann sorgt er dafür, dass sie sind in seiner Schuld. Eine Hand wäscht die andere. Compris? Wir haben sogar ein aktuelles Foto. Monsieur war vor kurzem ein paar Tage an der Côte. Du meine Güte, was soll das denn sein? Ist das seine Tochter? Das wäre Inzest. Das ist Madame Daniol die Dritte. Wo hat er die denn her? Keine Ahnung, vielleicht zugelaufen. Ist nicht viel drüber rauszukriegen. Sie heißt Christine und ist deutlich jünger als er. Er hat ein paar Kinder. Der Älteste ist auf der Normale Supérieure. Mit seiner jetzigen Frau hat er kein Kind. Name? Christine. Glaub ich. Kennst du sie? Noch nie gesehen, aber sie soll sehr schön sein. Sag mal. Also. Hier spielen sie Beachvolleyball. Mhm. Hier bückt sie sich nach dem Ball. Und hier hebt sie ihn auf. Nein, es macht mir nichts aus, wenn du länger hinschaust. Zurück zum Tagesgeschäft. Was hast du für ein Gefühl bei François Dardenne? Das ist fast schon zu gut. Der Typ ist ein ganz, ganz kleines Rädchen in einer Maschine, die er offensichtlich nicht begreift. Bist du sicher? Viel kleiner geht nicht. Wie lange hast du mit ihm geredet? 10 Minuten? Er hat gesungen wie ein Chorknabe. Ich hätte auch noch 20 Minuten weitermachen können. Die vertrauen einem kleinen Furz diese Menge Diamanten an? Immerhin spricht er die Sprache und findet sich zurecht. Außerdem ist er ein Furz ohne Ambitionen. Als ich ihn überrumpelt habe, war er genau 2 Minuten sauer, dann war es ihm schon wieder egal. Warum schicken die so einen? Warum machen sie so einen zum Ambassador? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Aber wenn du es mal andersherum betrachtest, uns kann das doch völlig egal sein. Ich weiß nicht. Ich aber. Ich mach's. Weiß deine Frau davon? Nein. Sie muss es auch nicht wissen. Wir haben uns getrennt. Oh, tut mir leid. Ich habe sie ja nur kurz getroffen, aber ich fand sie sehr nett. Sie ist vor 4 Wochen ausgezogen. Du weißt schon. Der Sex. Aber da kann man doch was tun, wenn es im Bett nicht mehr klappt. Oh, es hat gut geklappt. Es hat vorzüglich geklappt. War jedenfalls mein Eindruck, als ich eines schönen Tages nach Hause kam und es aus meinem Schlafzimmer klappen hörte. Oh, Scheiße. Was hast du gemacht? Was sollte ich machen? Ich habe vorsichtshalber das Magazin aus meiner Dienstwaffe genommen und das Gespräch gesucht. Es gab aber nicht mehr viel zu besprechen. Halten wir fest. Du bist allein und verlassen und frustriert. Und jetzt dieses Himmelfahrtskommando. Bist du dir sicher, dass es da keinen Zusammenhang gibt? Nö. Du? Alles klar. Dein Fall, dein Leben. Gehen wir noch frühstücken, bevor ich dich ins Hotel bringe? Hm. Henkersmahlzeit. Mhm. Und der Henker bist du selber. Also, Frühstück. Frühstücken können Sie von 6.30 Uhr bis 11 Uhr in unserem Wintergarten. Und das ist Ihr Zimmerschlüssel. Soll Ihnen jemand mit Ihrem Gepäck behilflich sein? Sehr gern, danke. Für einen Franzosen sprechen Sie aber ausgezeichnet Deutsch, Monsieur Dardenne. Meine Mutter war Deutsche. Und ich schätze mal Ihr Vater und alle anderen Verwandten auch. Mach mich jetzt nicht nervös. Irgendwas Auffälliges? Nicht wirklich. Naja, vor einer halben Stunde ein seltsamer Schwede. Der entpuppte sich dann als total besoffener Schwede. Sonst nichts. Nun denn. Ach, mach dir keine Sorgen. Solange du hier im Hotel bist, haben wir dich sowieso. Inklusive Dachgarten und Tiefgarage. Hier, draußen der Pizzabote. Das sind wir. Die ersten 3 Taxis sind wir auch. Dann haben wir noch einen Wagen am Ende der Straße und einen um die Ecke. Ja? Ja, ich habe alles dabei. Ich bin in der Lobby. In etwa 2 Minuten hält ein blauer Mercedes vor der Tür. Steigen Sie hinten ein. Solange Sie ihm das Handy nicht abnehmen, ist alles Taco. Wir wissen, wo er ist und mit ein bisschen Glück hören wir sogar, was gesprochen wird. Zur Not können Sie ihn sogar anrufen. Also, ich meine, dafür ist dein Handy ja da, aber Sie wissen, was ich meine. Alles klar. Sehr gute Arbeit. Danke. Nun denn. Ja, das hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Oh, Scheiße. Schau mal, wer da kommt. Morgen. Rechnung bitte. Gut, dass ich dich noch erwische. Ich wollte nur sagen, dass mir das alles schrecklich leid tut. Ich war wohl nicht so professionell unterwegs, schätze ich. Konefke. Ja, ich weiß. Du ziehst hier ein ganz großes Ding durch und ich bin nur der Idiot vom Dienst. aber trotzdem. 12 Euro für Minibar. Fällt dir nicht auf, dass irgendwas faul ist? Und was bitte? Weiß ich auch nicht, aber schalt doch mal ganz kurz dein Gehirn aus und deinen Bauch ein. Ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Tu es für mich. Okay, mein Bauch. Und jetzt? Antwerpen. Diamanten. François. So geht sowas nicht. Sowas geht nicht so. Verstehst du nicht, was ich meine? Ambassador. Wie geht das denn? Keine Ahnung, aber nicht so. Das sagt dir dein Bauch. Er schreit es. Blauer Mercedes ist vorgefahren. Hör zu, Konefke. Ich weiß zu schätzen, dass du dir Sorgen machst, aber ich hab kein... Leck mich am Arsch, Sandersa. Dir kann keiner mehr helfen. Das war's! Oh, dieser fette Blödmann läuft da rum und quatscht dummes Zeug und gefährdet alles. Sein Bauch schreit! Ich will, dass der ein Disziplinarverfahren kriegt. Der kann mit seinem schreienden Bauch die nächsten 20 Jahre Staub von den Akten blasen. Mit einem schreienden Bauchblasen, na, das ist mal was anderes. Was wollen Sie denn hier? Ich war gerade in der Gegend. Und? Nichts und. Am besten, Sie regen sich wieder ab. Wenn Sie so brüllen, hört man Sie auf der anderen Seite. Das ist technisch unmöglich. Das Signal geht immer nur in eine Richtung. Was ist denn das für ein Clown? Euch hat man auch einmal zu oft die Zuschüsse gekürzt, was? Entschuldigung, ich wollte ein Taxi nehmen, aber beide Fahrer behaupten, sie seien reserviert worden. Das kann doch wohl nicht sein, oder? Das tut mir sehr leid. Ich lasse Ihnen sofort ein Taxi rufen. Hoffentlich. Blödmann. Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Und? Wohin geht's? Immer geradeaus. Haben Sie die Ware? Klar. In dem Aktenkoffer? Wo sonst? Warum gibt er keine Antwort? Sprachlos. Sanders ist ja aber auch schlagfertig. Nur die Ruhe, das läuft schon. Beermann an alle. Seid ihr dran? Kein Problem, alles okay. Sie sind jetzt am Adenauerplatz und biegen ab in die Haubenbruchstraße. So, dann halt mal die Steine bereit, die werden jetzt abgeholt. Kriege ich eine Quittung? War nicht ausgemacht. Mach schon mal das Fenster auf. Nächste Ampel ist Übergabe. Was machst du da? Na, bleib mal locker. Ich hab nur geguckt, ob alles noch da ist. Sobald ich stehe, gibst du den Koffer raus. Alles klar. Sind wir dran? Wir sind dran. Wir haben 2 Einheiten hinter dem Wagen und 2 auf der Strecke. Und was ist mit dem Motorrad? Gute Frage. In dem Verkehr wird's eng. Wollen Sie damit sagen, wir verlieren gerade die Diamanten? Das habe ich nicht gesagt. Das hast du gut gemacht. Das war's? Das war's. Ich bring dich jetzt zum Flughafen. Neue Zielperson, Motorradfahrer. Schwarze Jacke, roter Helm. Ich wiederhole, rot. Fährt mit hoher Geschwindigkeit in östlicher Richtung auf der Elisenstraße. Mit so einer Maschine, da geht ihr euch doch in 5 Minuten durch die Lappen. Können Sie mir mal sagen, wie ich das durchkommunizieren soll, Frau Beermann? Das ist Ihr Problem. Mein Problem, scheiße, mein Jetzt Problem. Jetzt bleiben Sie mal ruhig, noch ist nichts passiert. Beide Einheiten haben das Motorrad verloren. So, dann werden wir mal schauen, wessen Problem das ist. Wissen Sie was, langsam steht's mir bis hier mit Ihrem Gesabbel. Sie mögen ja ein ganz hohes Tier sein, aber noch ein Wort und ich lasse Sie rausschmeißen. Da haben Sie nicht die Eier für. Aber vielleicht die Titten, du blöder Wir haben ein Signal. Was? Ich dachte erst, das ist eine Interferenz oder sowas, weil es mit der Peilung von Mercedes nicht hinkommt. Aber das ist es. Stadtautobahn Richtung Süden. Hohe Geschwindigkeit. Das muss er sein. Wer? Der Motorradfahrer. Das ist er. Ich hab ihn. Aber wie kann das sein? Das Motorrad ist doch nicht verwanzt, oder? Ich hab ihn klar und deutlich. Da komm ich nicht mit. Das Handy. Wie? Sanders hat das Handy zu den Diamanten gepackt. Das wäre... Anna, das ist ja genial. Sanders, so ein Hund. Also, Frau Beermann, hetzen Sie alles, was Sie haben, auf die Stadtautobahn. Zielperson wieder geortet. Aufhören. Fährt jetzt mit hoher Geschwindigkeit. Hören Sie auf damit. Aber... Kein Aber. Ich habe hier das Sagen. Versuchen Sie, was Sie können, aber es werden keine Einheiten von Sanders abgezogen. Was? Das habe ich ja wohl nicht gehört. Sanders hat nach wie vor absolute Priorität. Der fährt doch nur noch spazieren. Sanders, befindet sich immer noch in der Gewalt von Schwerverbrechern. Soweit wir wissen, von einem Schwerverbrecher. Aber gut, Sie haben das Sagen. Ich gehe gerade mal kurz telefonieren. Tun Sie das. Mensch, Mensch, Mensch. Mein Navi zeigt mir den Mörderstau an. Das ist immer dasselbe, wenn man zum Flughafen will. Wann geht denn meine Maschine? Ein bisschen Zeit ist noch. Die Tasche mit dem Ticket ist im Kofferraum. Ach so. Ich wollte freie Bahn haben. Außerdem weiß man ja nie. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du so vertrauenswürdig bist. Stimmt. Und jetzt? Passt schon. Wenn du willst, dann schmeiß mich hier irgendwo raus. Und ich schnapp mir ein Taxi. Oh. Wo willst du denn jetzt ein Taxi hernehmen? Lass das meine Sorge sein. Mein Job ist, dich zum Flughafen zu bringen, also bringe ich dich zum Flughafen. Mhm. Keine Sorge, ich kenne einen Schleichweg. Ja? Ja, ich verstehe vollkommen. Aber Sie müssen doch auch... Natürlich weiß ich das, aber wenn wir... Aber... Das ist mein Einsatz und ich... In Ordnung. Ja, ich habe verstanden. Ja, ich werde es genau so umsetzen. Danke Ihnen auch. Alle verfügbaren Kräfte konzentrieren sich auf das Motorrad. Das Motorrad hat absolute Priorität. Kein Problem. Jetzt haben wir wertvolle Zeit verloren. Den Weg hier durch den Wald kennt kaum jemand. Blöd ist nur, dass wir fast um das ganze Flughafengelände herum müssen. Sieht nach einem schönen Umweg aus. Normalerweise kommt man ziemlich zügig durch. Wir haben ihn. Er hat angehalten. Und das Handy sendet wie verrückt. Adresse? Kleinen Moment, das haben wir gleich. Immermannstraße 124. Zugriff, sofort. Zugriff. Zufrieden? Ja, sehr. Tut mir leid, dass ich intervenieren musste, aber ich hatte mir schon sowas gedacht. Was gedacht? Ach, vergessen Sie es. Sie haben gedacht, dass wir unsere Prioritäten nicht richtig setzen, sentimental werden. Oder noch besser, dass wir mit dem Druck nicht umgehen können. Manchmal braucht man Distanz, Sie kennen das doch auch. Oft genug sieht ein Außenstehender Dinge anders, genauer und besser. Reden Sie so weiter und dann sehen Sie bald meine Faust auf Ihre dumme Fresse zu fliegen. Ich beuge mich der Androhung von Gewalt. Frau Beermann, für Sie. Direkt von der Front. Danke. Ja, Beermann? Okay, verstanden. Klingt doch gut. Warten Sie mal kurz. Zugriff war erfolgreich. Diamanten sichergestellt und drei Täter. Zwei Deutsche und... Wie kommt ein Araber an einen russischen Pass? Wenn Sie mich so fragen... Ist ja auch erstmal egal. Moment. Hier bin ich wieder. Folgendes. Nehmen Sie die erstmal in die Mangel. Ganz auf die Schnelle. Fragen Sie nach dem Boten. Nicht nach Ambassador oder François Dardenne. Die brauchen nicht zu erfahren, was wir alles wissen. Schon gar nicht, dass wir die ganze Zeit mit im Boot waren. Genau. Lassen Sie nichts raus, wenn Sie nicht müssen. Der Bote, okay? Der Bote. Gut, danke. Und? Keine Frage. Gute Arbeit. Hoffentlich reicht das, um Daniel zu kriegen. Ich dachte, der genießt Protektion. Das ist alles Politik. Und das Schöne daran ist, dass nichts sicher ist. Wenn bestimmte Kreise so einen Vogel schützen, ist der anderen ein Dorn im Auge. Das Rad dreht sich. Hoffentlich wissen Sie, in welche Richtung. Das weiß niemand. Aber erstmal will ich den Kerl haben. Wenn Ihre Leute die Typen sauber ausquetschen, können wir ganz weit kommen. Ich kann mir schon die Gesichter in Paris vorstellen, wenn der internationale Haftbefehl eintrudelt. Das will ich noch erleben. Ich will Sanders haben. Jetzt machen Sie sich doch mal locker mit Sanders. Der sitzt irgendwo, trinkt Kaffee und ruft nicht an, weil er kein Handy hat. Hm? Ich will alle Aussagen. Alles. Den Franzosen, die Deutschen, den russischen Araber, alles. Wir können jetzt richtig punkten. Ich kann nicht mehr mit Ihnen diskutieren. Meine Fresse, sind Sie abgezockt. Wollen Sie auch einen Kaffee? Mit Milch und Zucker bitte und ohne Zyokali. Kleiner Scherz. So, aussteigen. Was? Kannst du jetzt plötzlich kein Deutsch mehr? Ich sagte aussteigen. Hier? Genau, hier. Was? Da lang. Hör Sie mal. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, aber... Ach du liebe Zeit, wo ist der denn her? Aus dem Krematorium? Der steht schon ein bisschen länger. Ich rufe da jetzt an. Ich will noch mal den Einsatzleiter sprechen. Ja, hier noch mal Beermann. Ich wollte... Können Sie das noch mal wiederholen? Sind Sie sicher? Verstehe. Okay. Ja, natürlich. Scheiße! Ja, was soll das denn jetzt? Scheiße, scheiße! Was ist denn jetzt los? Was los ist? Was los ist? Ich werde dir sagen, was los ist. Du kleiner, mieser Schleimscheißer. Der Deal zwischen Daniel und den Empfängern war, dass der Bote in jedem Fall erledigt wird. Zitat Ende. Daniel ist mit dem Preis runtergegangen unter der Bedingung, dass sie François verschwinden lassen. Das ist los. François, das ist Mord. Ach was? Das. Raffst du's bald, der Ambassador? Der komische Vogel mit seinem scheiß Akzent, diese Lachnummer. Warum sollte der eigentlich kein Geld abholen, der Ambassador? Weil sein Boss ihn ans Messer liefert. Aber warum soll Daniel seinen eigenen Mann umbringen lassen? Oh, was weiß ich. Vielleicht hat er zu viele schlechte Witze erzählt. Was haben Sie vor? Das. Wie sollen den anrufen? Ja, wen? Den, der Sanders beseitigen soll. Oder ich rufe ihn an. Wir müssen den erreichen. Wenn der weiß, dass er den Falschen hat, dann lässt er vielleicht mit sich reden. Besorgen Sie die Nummer. Die Nummer, nein, die Nummer! Wenn ich es doch sage, ich schwöre, ich bin Polizist, ich bin eingeschleust worden. Du bist ein Schwätzer. Kein Wunder, dass du Feinde hast. Rufen Sie Ihre Leute an, rufen Sie an und... Langsam gehst du mir auf die Nerven. Das ist die Wahrheit. Mach die Augen zu, dann tut es nicht so weh. Mach das Handy aus. Ich. Drück einfach den Scheißknopf. Wo ist François? Im Krankenhaus. Er ist leicht verletzt. Im Gefängniskrankenhaus? Nein, normal. Bewacht? Ich kann das regeln. Und wie? Ich regel das. Und wenn ich dir nicht glaube? Ich will nicht sterben. Ich töte keine Bullen. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Ich töte Bullen nur, wenn sie mich anlügen. Weißt du, wer ich bin? Christine Daniel, die dritte Ehefrau eines Pariser Geschäftsmannes, Alter 32, keine Kinder, macht eine gute Figur, wenn sie am Strand Volleyball spielt. Ich könnte dich mit seiner Waffe erledigen und an die Seite meines liebenden Ehemanns eilen. Dann sehen Sie François nie wieder. Du fährst. Was ist mit... Der liegt hier gut. Wenn alles glatt geht, kannst du ihm bald einen Krankenwagen rufen. Nun mach! Kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht später. Ich wäre dann soweit. Kann ich jetzt abbauen? Klar. Machen Sie nur. Also, meine Schuld war es nicht. Was haben Sie jetzt vor? Ich trinke meinen Kaffee aus. Und dann schnapp ich mir den Franzosen und dreh den durch den Wolf. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Weiß Ihr Mann von Ihnen und François? Offensichtlich hat er eine Ahnung. Er ist nicht der Typ, der eine Szene macht. Er macht sich auch nicht gern die Finger schmutzig. Sie wollten gemeinsam mit den Diamanten abhauen? Das war der Plan. Bis Sie kamen. Waren Sie dabei? Ich war im Hotel und habe gewartet. Mein Mann glaubt, ich sei in Spanien. Ich war krank vor Angst. Irgendwann habe ich es im Zimmer nicht mehr ausgehalten und mich in die Lobby gesetzt. Und irgendwann spazierten Sie da rein. Mit François' Aktenkoffer. Noch Fragen? Die Waffe. Gehört François. Ich wollte, dass er sie nimmt, aber er sagte, das sei eine Scheißidee. Manchmal ist er ein wenig naiv. Oder ganz besonders schlau. Oder das. Wir sind da. Er liegt da oben, zweiter Stock, drittes Fenster von links. Sie wollten das regeln. Ich kann ihn da rausholen. Aber wir müssen uns beeilen. Dann los. Herr Sanders! Wer ist das? Irgendein Arzt. Wir haben den Patienten verlegt, hat einen kleinen Rückfall und... Und was? Ja, nichts Schlimmes, ein paar Komplikationen. Wir mussten noch mal röntgen. Wollen Sie ihn sehen? Was geht hier ab? Wollt ihr mich... Jetzt! Ja. Ich hab sie! Vorsicht, du zerquetscht sie! Und das jetzt schon wieder? Nein, nein, ist schon gut. Ich hab die Waffe. Wo ist François? Oben. Dankeschön. Ich stand am Fenster, von da aus habe ich euch auch kommen sehen. Prost. was hattest du im Krankenhaus verloren? Wo ich denn hingehen können? Außerdem wusste ich, du kommst dahin zurück. Möglicherweise mit den Füßen zuerst, aber ich wusste, ich sehe dich da wieder. Wusstest du? Wusste ich. Instinkt. Bauchgefühl. Willst du noch eine Currywurst? Geht auf mich. Ja, dann scharf machen. Tu mir noch einen Gefallen. Wenn diese Tusse anruft. Wie heißt sie doch gleich? Katrin, du weißt schon, wen ich meine. Wenn die anruft. Dann? Ja, sag ihr, sie soll dich nie wieder anrufen. Sag ihr, du bist ein Provinzbulle und für das große Besteck nicht gemacht. Sag ich ihr. Sag ihr, du bist ein Currywurstbulle. Die ist nicht doof, die wird verstehen, was du meinst. Sag ihr, du bist ein Currywurst-Pommes-Mayo-Flaschenbier-Bulle. Bist du fertig? Ein Stehtribünen-Bulle. Kein VIP-Logen-Bulle. Ein Economy-Bulle. Kein. Bist du fertig? Nee, noch lang nicht. Noch zwei. Einmal scharf und einmal Krautsalat extra. Bauchgefühl. Muss man haben. Ambassador. Hörspiel von Dirk Schmidt. Die Rollen und ihre Darsteller. Sanders, Maximilian Hillbrand, Katrin Beermann, Eva Spott, Konefke, Martin Bross, François Dardenne, Hendrik Stickern, Bungert, Hannes Hellmann, Verhülsdonk, Jean Faure. In weiteren Rollen Vittorio Alfieri, Michaela Breit, Michael C. Koch und Markus Scheumann. Technische Realisation Nico Schütte. Regieassistenz Silvia Petrova. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.